September 2022. I'll keep you. Now get my paw up. Oh yeah, okay, I'll try. Ich bin auf der ETH Berlin. How does it work? Der Convention der zweitgrößten Kryptowährung der Welt, Ethereum. Neben mir steht Lukas. Ah, wait, isn't that there? No, Mano Mobile House. Lukas will mir die Macht der Ethereum-Blockchain zeigen. Dafür möchte er mir ein sogenanntes Po-Up schicken. Eine Art digitalen Sticker. Eine Erinnerung daran, dass ich hier war, auf der ETH Berlin. Aber mein Smartphone will nicht so wie Lukas. Mir fehlt die passende App. Ein Krypto-Wallet. Well, don't worry, we're gonna fix that in 2 minutes. So download one that is called Rainbow Wallet. One that is called Rainbow Wallet. Okay, ihr fragt euch sicher, warum ich hier neben Lukas stehe und mir mein erstes Crypto Wallet installieren lasse. Folgender Grund. Ich bin auf der Suche nach der, sagen wir mal, Seele von Krypto. Der ursprünglichen Vision, abseits der ganzen Wette auf steigende Kurse, die ihr in der letzten Folge kennengelernt habt. Ich will wissen, ob die Idee der Cypherpunks heute noch existiert. Also die Vision eines freien und anonymen Internets ohne Kontrolle und Überwachung durch den Staat. Viele im Crypto-Space sagen, wenn es diese Vision noch irgendwo gibt, dann hier, bei Ethereum. Nicht umsonst ist das Motto der Convention Cypherpunk. The problem is that everyone has a phone in their pocket and everyone enjoys the internet, but everyone is also making richer, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. And at some moment, that hopefully needs to change. Ethereum ist für Lukas die Vision eines Internets, in dem jeder die volle Kontrolle über sein digitales Leben behält. In dem man nicht abhängig ist von irgendwelchen Staaten. Oder von großen Konzernen wie Amazon, Apple, Google und Facebook, die jederzeit deinen Account sperren können. Web3 nennt er das. Ein Internet aufgebaut auf die Blockchain. Aber bevor ich an dieser Vision teilnehmen kann, brauche ich eben noch die passende App. Ein Wallet. So there's only one button to click. There you go. It's creating your Ethereum Wallet. Congrats. In dieses Wallet schickt mir Lukas nun das Po-Up. Einen einzigartigen digitalen Sticker, gespeichert auf der Ethereum-Blockchain. There you go. I will hand you your first NFT, man, Max. So now go to your Rainbow Wallet. Now push to refresh. Und dieser Sticker gehört jetzt mir. Nur ich habe die Kontrolle darüber. Technisch abgesichert durch die Blockchain. There you go. Das Versprechen, keiner kann mir dieses Bildchen wegnehmen. Weder Amazon, noch Facebook, noch irgendeine Regierungsbehörde. But yeah, you can think like a Boy Scouts badge or the stickers that you can stick on your computer or on your ticket stub that would you collect for all your concerts. In meinem Wallet liegt jetzt das, was viele im Crypto-Space als einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Internets sehen. Ein kleines animiertes Bild, gespeichert auf der Blockchain. Und darauf steht, du hast Lukas von poap.fr getroffen. Auf der ETH Berlin. Im magischen Sommer 2022. Ich bin Max Netter und ihr hört Krypto. Einen Podcast über den Traum vom magischen Internetgeld. Und was daraus wurde. Das ist Folge 5. Der Magier. Es gibt da einen kurzen Text, eine Art Gründungsmythos, der vielleicht dabei hilft zu verstehen, was für Lukas die revolutionäre Idee von Ethereum ist. Warum er in den kleinen animierten Bildchen die Zukunft des Internets sieht. Geschrieben hat den Text Vitalik Buterin, einer der Gründer von Ethereum, wahrscheinlich 2017. So genau kann man das aber nicht sagen. 2017 jedenfalls taucht der Text zum ersten Mal auf Vitaliks Webseite auf. Inzwischen ist er offline. Aber über die Wayback Machine des Internet Archives kann man ihn noch finden. Neben diesem Text gibt es ein Bild. Da sieht man Vitalik im Ringelpullover, dazu schwarze Hose und weiße Schuhe. Er steht auf einem Stein. Hinter ihm, im Nebel versunken, erkennt man ein Gewässer, wahrscheinlich ein Bergsee. Auf dem Bild hat Vitalik diese typische Haltung, die sofort an ihm auffällt. Als wüsste er nicht so richtig, was er mit seinem Körper anstellen soll. Und neben dem Bild ist dieser Text. Die Geschichte von Vitalik. Wieso er Ethereum erfunden hat. I was born in 1994 in Russia and moved to Canada in 2000, where I went to school. Den Text von Vitalik haben wir einsprechen lassen. I happily played World of Warcraft during 2007 to 2010. But one day, Blizzard removed the damage component from my beloved Warlock's Siphon Life spell. Toronto 2010. Vitalik, Kind von russischen Einwanderern, damals etwa 16 Jahre alt, zockt World of Warcraft, das beliebteste Online-Rollenspiel der Nullerjahre. Und Achtung, das, was jetzt folgt, ist eine dramatisierte Version von dem, was Vitalik schreibt. Es könnte so passiert sein, muss aber nicht. Ich stelle es mir auf jeden Fall so vor. Wir befinden uns in einer verschneiten Winterlandschaft. Vitalik spielt einen Hexenmeister. Und mit dem ist er gerade losgezogen, um einen Quest zu erledigen. Quests, das sind so kleine Abenteuer innerhalb des Spieleuniversums. Die haben Namen wie der Tag, an dem die Todesschwinge kam, oder das flüssige Feuer Elunes. Stellen wir uns also vor, Vitalik macht gerade den Quest das flüssige Feuer Elunes. Der Auftrag, er muss 6 Elche und 6 Grizzlies finden und töten. Vitaliks Hexenmeister allerdings, der ist da schon recht angeschlagen, hat nur noch wenig Lebensenergie, zu wenig wahrscheinlich, um den Quest abschließen zu können. Aber Vitalik hat noch ein letztes Ass im Ärmel, einen ganz besonderen Zauberspruch. Und als ihm plötzlich ein tollwütiger Grizzly entgegenkommt, benutzt er diesen Zauberspruch. Aber irgendetwas ist anders. Der Zauberspruch funktioniert nicht mehr, zumindest nicht mehr so wie früher. Er füllt die Lebensenergie von Vitaliks Hexenmeister wieder auf, aber er fügt dem Grizzly keinen Schaden zu. Der Grund dafür ist, dass Blizzard, die Firma hinter World of Warcraft, kurz vorher ein Update eingespielt hat. Vielleicht um die Balance zwischen den Figuren in der Spielewelt zu verbessern, um das Spiel ausgewogener zu machen. Und mit diesem Update hat Blizzard auch den Zauberspruch von Vitaliks Hexenmeister abgeschwächt. Für den bricht er eine Welt zusammen. Ihm wird klar, die Macht dieser Firma über das Leben seines Hexenmeisters, die Macht, die es Blizzard erlaubt, einfach dessen Zauberspruch zu ändern, diese Macht ist falsch. I cried myself to sleep, and on that day I realized what horrors centralized services can bring. I soon decided to quit. Irgendwie kann ich Vitalik auch verstehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wichtig es für mich in dem Alter war, meine eigene Welt zu haben. Und Achtung, jetzt höre ich mich gleich ein bisschen an wie ein Boomer, aber es stimmt eben. In meinem Fall waren das Bücher und Musik. Als Teenager habe ich zum Beispiel Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny gelesen. Ein Buch, das mich damals sehr geprägt hat. Und ich stelle mir das, was Vitalik da erlebt, etwa so vor, als hätte jemand dieses Buch umgeschrieben, als wäre John Franklin, die Hauptfigur, plötzlich nicht mehr langsam, weil der Verlag das jetzt so besser findet. Das wäre für mich damals auch schrecklich gewesen. Aber die Bücher und die CDs, die mir wichtig waren, die hatte ich natürlich bei mir im Zimmer stehen, da kam keiner ran. Diese Welten, in die ich damals abgetaucht bin, die konnte keiner einfach so verändern. Aber bei Vitalik ist die Situation eben ein bisschen anders. Die Welt seiner Kindheit ist eine Online-Welt, die sich jederzeit ändern kann. Eine Welt, die nicht ihm, sondern einem milliardenschweren, gewinnorientierten Unternehmen gehört. Kurz nach diesem Vorfall hört Vitalik auf mit World of Warcraft. Seine Gedanken beschreibt er später in einem Interview mit dem Magazin Wired. I saw everything to do with either government regulation or corporate control as just being plain evil. And I assumed that people in those institutions were kind of like Mr. Burns, sitting behind their desks saying, excellent, how can I screw 1,000 people over this time? Vitalik glaubt immer mehr, dass die Welt von bösen Menschen kontrolliert wird, die entweder in Regierungen oder eben in großen Firmen sitzen und über sein Leben bestimmen wollen. Und natürlich entdeckt er 2011 Bitcoin, diese damals noch neue digitale Währung, angetrieben von einer dezentralen Datenbank namens Blockchain, die niemand manipulieren kann. Kein Staat und eben auch kein Megakonzern. Für Vitalik ist das wie eine Erleuchtung. Er taucht voll ein in die Kryptowelt, fängt an, für einen Bitcoin-Blog zu schreiben und gründet ein Jahr später, 2012, sein eigenes Magazin, zusammen mit ein paar Gleichgesinnten, das Bitcoin Magazine. Und das wird schnell so etwas wie das Leitorgan des Crypto-Space. Vitalik ist jetzt also voll drin. Und 2014 formuliert er seine eigene Vision für die Zukunft von Krypto, das Ethereum White Paper. The intent of Ethereum is to create an alternative protocol for building decentralized applications, providing a different set of trade-offs that we believe will be very useful for a large class of decentralized applications. Ethereum does this by building what is essentially the ultimate abstract foundational layer, a blockchain with a built-in, Turing-complete programming language, allowing anyone to write smart contracts and decentralized applications, where they can create their own arbitrary rules for ownership, transaction formats, and state transition functions. Die Grundlage von Ethereum soll eine universelle Blockchain sein, auf der nicht nur Kryptowährungen laufen können, sondern auch kleine Computerprogramme. Smart Contracts nennt Vitalik die. Und wenn diese Smart Contracts einmal auf der Blockchain laufen, dann sind sie komplett fälschungssicher. Keiner kann sie mehr manipulieren, keiner kann sie mehr anhalten. Unaufhaltsamer Computercode. Oder anders ausgedrückt, wenn die Blockchain von Bitcoin ein einfacher Taschenrechner ist, dann ist Ethereum ein Smartphone, auf dem man immer wieder neue Apps installieren kann. Im Crypto-Space jedenfalls kommt Vitaliks Idee gut an. Da gibt es 2014 einen richtigen Hype um das Ethereum White Paper. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte aus der letzten Folge? Fabian will damals unbedingt einen Job im Crypto-Space. Und auf einem Meeting in Berlin trifft er Leute von einem Startup, über das damals alle reden. Bei denen hätte er gern angefangen, aber die haben kein Geld, um ihn zu bezahlen. Dieses kleine Crypto-Startup, das ist Ethereum. Fabian sagt also ab. Und zwei Tage nach dem Treffen passiert dann diese Sache, die alles ändert. Ethereum bringt seine eigene Kryptowährung auf den Markt. Ether. Damals noch ohne funktionierende Blockchain. Das Ziel? Sie wollen Geld einsammeln, um das Netzwerk an den Start zu kriegen, um Vitaliks Vision umzusetzen. Und der Crypto-Space macht mit. Innerhalb von einer Woche hatten sie 31.000 Bitcoin eingesammelt. Das waren damals, glaube ich, 18 Millionen. Das, was Fabian da sagt, das stimmt nicht ganz. Es waren 42 Tage. Aber eine Sache stimmt. Ethereum hat jetzt richtig viel Geld. Genug, um ein kleines Team einzustellen. Und Fabian, der damals als Freelancer arbeitet, bekommt jetzt eine Nachricht auf LinkedIn von einem Recruiter. The company Ethereum is looking for a C++ developer. Wie Recruiter natürlich sind, haben sie immer gar keine Ahnung. Und ich bin auch kein C++-Entwickler gewesen. Warum auch immer die mir deswegen geschrieben haben, weiß ich gar nicht. Aber irgendwie war es so Gottes Signal, mir zu zeigen, hey, Ethereum ist jetzt aufgestellt, jetzt solltest du da nochmal hingehen. Und genau das tut Fabian auch. Er geht wieder hin. Zu den Leuten, denen er vor wenigen Wochen abgesagt hatte. Ich bin dann irgendwie da in das Office rein bei denen. Und dort gibt es zwar Geld und Vitaliks Vision, aber ansonsten gibt es nicht viel. Es geht eben gerade erst los. Ich musste sozusagen an alle Ecken und an allen Seiten mithelfen, dieses Ding zu bauen. Ja, es gab gar keine Tools, es gab keine Dokumentation im Internet oder irgendwas. Und ja, dann musste man sozusagen alles eigentlich erfinden on the fly, während man es baut. Man musste was erfinden, standardisieren, gleichzeitig noch die App dazu bauen, die das dann verwendet. Eigentlich war ich von Anfang an mit dabei, die Grundlagen zu schaffen. Ethereum mietet damals ein kleines Office in Berlin an, in der Waldemarstraße in Kreuzberg. Da haben wir das Frontier-Netzwerk gestartet. Da gibt es auch dieses Foto, wo die ganzen Gründer mit drin sind. Also das ist Vitalik, ich, Gavin, nicht alle, aber die damals in dem Ethereum-Office waren. Auf dem Foto, von dem Fabian spricht, sieht man das Ethereum-Team kurz nach dem offiziellen Launch der Blockchain im Juli 2015. Also ein Jahr, nachdem Vitalik sein White Paper veröffentlicht hat. Es ist ein ziemlich bunter Haufen von Menschen in einem improvisierten Büro. Fabian ist auch mit drauf. Der sieht da ganz schön happy aus. Genauso wie der Rest des Teams. Nur Vitalik kann man nicht so richtig erkennen. Der steht halb verdeckt hinter einer Frau. Zu sehen sind nur ein Teil seiner Schulter und seines Kopfes. Wenn du mit ihm im echten Leben redest, dann ist das wie, als würdest du mit einer Wand reden. Also er ist komplett sozial unfähig tatsächlich. Aber er ist sehr weise. Er ist sozusagen so ein bisschen so wie der weise Zauberer, der im Hintergrund so die Sachen austüftelt und dann Vorschläge macht, die dann meistens von der Community akzeptiert werden. Also er ist der Blockchain-Architekt von Ethereum. Vitalik Buterin ist damals nicht oft in Berlin. Meistens ist er irgendwo in der Welt unterwegs. Und deswegen begegnen sich Fabian und Vitalik an diesem Tag, als das Netzwerk online geht und dieses Foto entsteht, wahrscheinlich zum ersten Mal. In dem ganzen Entwickler-Space um Ethereum herum und besonders die Kernentwickler, würde ich sagen, gab es eigentlich schon immer so eine, wie so eine Art Manifesto, ein ungeschriebenes Manifesto. Also jeder, der da mitgebaut hat, wusste, wir bauen das, weil wir hier Systeme schaffen, die tatsächlich die Kontrolle des Einzelnen über seine eigenen Sachen verstärken oder erhöhen oder überhaupt erst möglich machen und die Welt dezentralisieren. Die Welt dezentralisieren und dadurch alles verändern. Das ist damals das Ziel. Und mit dem Launch der einen Blockchain, auf der potenziell alles umsetzbar scheint, rückt dieses Ziel für Fabian und das Team von Ethereum plötzlich in greifbare Nähe. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der große Use Case, die Anwendung. Also, dass jemand kommt und irgendetwas auf dieser Chain baut, etwas mit praktischem Nutzen, etwas, das wenigstens für einige eben die Welt verändern könnte. Wir waren Waldemarstraße im Büro. Eine neue Vision für Krypto. Vitalik war da, Gavin war da, Fabian war auch da, Lefteris und viele andere gute Freunde. Und wir haben einfach gemeinsam den Launch gefeiert, mitgefiebert, dass alles richtig funktioniert. Einer, der auch auf diesem Foto zu sehen ist, ist Christoph Jentsch aus Mittweida in Sachsen. Erste Reihe ganz rechts im geringelten Kapuzenpulli. Den Blick direkt in die Kamera, um den Mund ein verhaltenes Lächeln. Unser Interview findet am Rande einer Krypto-Convention in Berlin statt, direkt an der Spree. Alle waren super happy und waren froh, dass das gelauncht war. Uns war auch klar, das kann niemals jemand wieder rückgängig machen. Das ist dieses, man startet es einmal und dann ist es für immer raus. Ja. Schon als das gemeinsame Foto in der Waldemarstraße geschossen wird, weiß Christoph Jentsch, dass er nicht mehr lange bei Ethereum bleiben wird. Eigentlich sitzt er da gerade an seiner Doktorarbeit und verdient nebenher Geld mit Softwareentwicklung. Vitaliks Whitepaper ist ihm gewissermaßen dazwischen gekommen. Das hat ihn dermaßen begeistert und inspiriert, dass er seinen kompletten Jahresurlaub plus Elternzeit genommen hat, um als Lead-Tester im Ethereum-Team einzusteigen. Jetzt, nach dem erfolgreichen Launch, ist es Zeit für ihn weiterzuziehen. Das Bauland ist sozusagen erschlossen. Nun will er sein eigenes Haus auf der Ethereum-Chain errichten. Nur ein paar Monate später gründet Christoph Jentsch gemeinsam mit zwei Partnern das Startup Slockit. Die Idee? Schlaue Schlösser, Smart Locks, also Slocks. Und die sind an einen Smart Contract gekoppelt, ein Computerprogramm, das auf der Blockchain läuft. Eigentümerinnen können ihre Wohnungen, Autos, Boote und so weiter mit einem solchen Slock verschließen und direkt über die Blockchain vermieten. Bei Zahlungseingang, der natürlich in Krypto erfolgen muss, öffnet sich das Schloss. Ganz ohne all die ungeliebten Zwischenhändler, die überall mitverdienen wollen. Dezentrales Airbnb nennt es Christoph. Klingt erstmal einleuchtend. Aber wie immer bei Neugründungen stellt sich auch bei Slockit die Frage, woher kommt das Geld? Klassisches Risikokapital? Nein, es passt einfach nicht zu einem dezentralen Netzwerk und wollte man eigentlich nicht. Und außerdem war es zu trivial, wenn wir doch jetzt endlich die Ethereum-Chain haben. Wir konnten dezentrale Organisationen bauen. Die Idee? Eine Crowdfunding-Organisation, die nur auf der Blockchain existiert. Dezentral, als Smart Contract. Also als Computerprogramm, das keiner manipulieren kann und bei dem alle mitbestimmen können, die investieren. Das Smart Contract ist wie so eine Art Topf. Da werfen Leute Ether rein als Geld. Und wir sagen, wir wollen das und das bauen und brauchen dafür so viel Geld, wie so eine Art Antrag stellen bei der Community. Und die können dann sagen, ja, ihr kriegt das Geld oder ihr kriegt das Geld nicht. Und das gehört alles dieser Community. Die sind wirklich die Besitzer. Und dann haben wir uns in der Woche noch entschieden, lass uns das doch völlig aufmachen. Jeder kann Geld reinpacken. Jeder kann einen Antrag oder Proposal auf Englisch stellen, dass sie Geld raus haben wollen. Und es ist aber eine völlig dezentrale, autonome Organisation. Das ist die Geburtsstunde von The DAO. DAO steht für Decentral Autonomous Organization, also Ein komplexes Ordnungssystem, das keinen Kopf, keinen Anführer braucht. Das als unaufhaltsamer Computercode auf der Blockchain existiert. Die DAO soll wie eine Art Crowdfunding-Community funktionieren. Alle, die mögen, können Anteile an der DAO in Form von Tokens kaufen. Das heißt, sie stecken ihr Kryptogeld in ein gemeinsames Sammelguthaben. Wer auch immer jetzt ein Startup gründen möchte, kann dort seine Geschäftsidee vorstellen und die Gemeinschaft aller Einzahler stimmt entsprechend ihre Anteile darüber ab, welche Idee finanziert wird und welche nicht. Wenn von der DAO geförderte Startups erfolgreich sind, werden die Einzahler an den Gewinnen beteiligt. Es gibt also einen finanziellen Anreiz einzusteigen. Und damit alles super safe und komplett transparent abläuft, findet das für jeden einsehbar auf der Blockchain statt. Wobei, eigentlich ging es Christoph Jentsch doch darum, seine Idee, Slockit, zu finanzieren. Wir als Slockit haben nur vielleicht die Rolle des Initiators, dass wir das Ganze ein bisschen ins Rollen bringen und in der Hoffnung, dass wir danach erfolgreich damit sind, ein Proposal zu starten und dann Geld daraus bekommen. Eigentlich total selbstlos. Statt sich nur um die eigene Finanzierung zu kümmern, bauen die Slockit-Gründer gleich eine komplette dezentrale Investmentplattform für alle. Ziemlich schnell programmiert. In der Hoffnung, am Ende damit auch ihr Startup finanzieren zu können. Und vielleicht auch für den Fame. The DAO is autonomous. The DAO is rewarding. The DAO is code. The DAO is the DAO is revolutionary. The DAO is revolutionary. The DAO is revolutionary. Revolutionary. The DAO is revolutionary. Revolutionary. The DAO is revolutionary. The time has come to breathe life into the DAO. A one-time only event. To blaze a new path in business organization for the betterment of its members. Existing simultaneously nowhere and everywhere and operating solely with the steadfast iron will of unstoppable co. Die DAO. Sie ist überall und nirgendwo zugleich. Zum Wohle ihrer Mitglieder unterwegs auf neuen Pfaden. Angetrieben durch nichts als den eisernen Willen unaufhaltsamen Codes. So steht es auf der Webseite von The DAO, als Ende April 2016 der Crowd Sale startet. Es bleiben jetzt 28 Tage Zeit, um sich einzukaufen in das erste große Ding auf der Ethereum-Blockchain. Und ja, scheinbar waren Christoph Jentsch und seine Partner mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nach nur einer Woche stecken nämlich bereits knapp 2,5 Millionen der Kryptowährung Ether in der DAO. Damals etwa 25 Millionen US-Dollar. Schon jetzt deutlich mehr als Ethereum bei seinem gesamten Gründungs-Crowdsale einnehmen konnte. Der Kryptospace schaltet in den Hype-Modus, auch wenn nicht alle so ganz sicher sind, in was sie da gerade investieren. I don't even understand this project. No one does. The DAO is undefined and can do whatever it decides to. It's amazing and scary. I just figured it was something historic, something, so I had to be part of it. Erstaunlich, undurchsichtig und beängstigend sei das alles. Und irgendwie historisch, heißt es in einem DAO-Forum auf Reddit. Also solle man jetzt besser dabei sein. Für mich ist das klassisches FOMO, Fear of Missing Out. Der diffuse Drang, überall da mitmischen zu müssen, wo es nach Erfolg riecht, um bloß nichts zu verpassen. Und die DAO scheint jede Menge FOMO zu verursachen. Nach zwei Wochen haben die eingezahlten Ether bereits einen Gegenwert von 100 Millionen Dollar überschritten. The DAO geht viral. Standing Ovations auf Twitter. The DAO is about to hit 100 million dollars, raised in 2 weeks. This will very soon be the largest crowdfunding in human history. The DAO was even on the front page of New York Times on Sunday. Also ich war eher paralysiert. Ich habe mich nicht drüber gefreut. Als das Geld hochging, dachte ich immer gedacht, stopp, hört auf, da Geld reinzupacken. Wir brauchen nicht so viel Geld, das ist viel zu groß. Andere haben wir gefeiert und fanden das super. größtes Crowdfunding der Welt. Titelseite in der New York Times. The DAO ist das erste Krypto-Projekt, das es in den Nachrichten-Mainstream schafft. Am Ende stecken fast 14% aller existierenden Ether in der DAO, ein Wert von damals 150 Millionen US-Dollar. Überall hagelt es Superlative, während dem DAO-Initiator Christoph Jentsch allmählich unwohl wird. Also ich habe damals auch so eine, ich weiß nicht, ob es gleich Depression nennen sollte, aber mehr so eine Burnout gehabt. Ich lag in meinem Bett, habe jeden Tag stundenlang Spaziergänge gemacht durch den Wald. Ich brauchte absolut meine Ruhe. Für mich war das tatsächlich zu viel gewesen. Und immer mehr kam Slockit und eigentlich ein bisschen im Hintergrund. Ich muss erstmal die DAO retten, im Sinne von, das Ding muss erstmal stabil funktionieren. Das braucht eine richtige, ordentliche Webseite. Das muss ein bisschen gemanagt werden. Das war ja alles noch sehr hemdärmlich zusammengesteckt, würde ich sagen. Und wenn man Unstoppable Code eher hemdsärmlich zusammengebaut auf der Blockchain aussetzt und damit wieder erwarten 150 Millionen US-Dollar einsammelt, dann frage ich mich, und ihr euch vielleicht auch, what could possibly go wrong? What could possibly go Eines muss ich vielleicht noch erklären und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. So einfach, wie ich die DAO anfänglich beschrieben habe, alle packen Geld in den großen Topf und stimmen dann ab, wer es bekommt, funktioniert es leider auch wieder nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit für DAO-Mitglieder, ihr Geld komplett zurückzuholen, wenn sie mit der Entscheidung der Mehrheit nicht einverstanden sind. Dafür spaltet man eine sogenannte Child-DAO von der, sagen wir mal, Mutter ab und kann sich dann seine investierten Ether selbst dorthin überweisen. Und ja, am 17. Juni 2016, knapp 3 Wochen nach Beendigung des Crowdsales, beginnt ein Einzahler der DAO genau diese Exit-Möglichkeit zu nutzen. Ich war zu Hause, es war früh. Irgendwann habe ich meine Frau geweckt und sagte, mein Bruder ist am Telefon, ich soll unbedingt mal kommen. Und ich bin an den Rechner gegangen, habe so ein kleines Arbeitszimmer gehabt in meinem Haus mit weiter und habe einfach nur geschaut, EtherScan, das ist so ein Blockchain-Explorer, wo man schauen kann, was passiert. Da ging einfach immer dieselbe Geldmenge raus. Erst dachte ich, okay, das ist okay, man macht eine Child-DAO und nimmt da sein Geld raus. Erstmal nichts Schlimmes, komisch, dass es immer wieder passiert, genau dieselben Beträge. Und erst als ich mir dann tiefer angeschaut habe, dass derjenige, der da Geld raushaut, gar nicht so viel Geld reingesteckt hat und dass das ein Smart Contract ist, der das immer wieder aufruft, war mir klar, das ist ein Bug, das ist ein Fehler. Und ich konnte zusehen, wie viele Millionen das pro Stunde waren, da quasi rausging. Man kann nichts machen. Man sieht einfach nur online diesen Blockchain-Explorer, jemand klaut Geld aus der Bank und man kann einfach nur zuschauen. Ungünstig. Ein Tokenholder transferiert seine Einlagen, 258 Ether, in eine von ihm erstellte Child-DAO, soweit noch alles wie vorgesehen. Eine Sicherheitslücke im DAO-Protokoll ermöglicht es ihm jedoch, dem System vorzuspiegeln, dass sich sein Kontostand auf der Haupt-DAO trotz der Überweisung überhaupt nicht verändert hat. Dort sind die 258 Ether immer noch auf der Habenseite, sodass der Hacker, so müssen wir ihn wohl nennen, den gleichen Betrag noch einmal an sich überweisen kann. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Stundenlang. Interessanterweise, an den Tag von dem Hack, das war Schock und Erleichterung zugleich. Das ist zum einen die Erleichterung, das ist definitiv das Ende der DAO. Es ist keine Chance, dass wir das überleben, also dass die DAO als solches danach noch weiter existiert. Aber auch Schock, und jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich muss mich dafür sorgen, dass die Leute ihr Geld zurückbekommen. Nicht nur den Slockit-Machern in Mitweida fällt auf, dass jemand die DAO leer räumt. Auch auf Twitter und Reddit schrillen die Alarmglocken. Alle können live zuschauen, wie insgesamt über 3,5 Millionen Ether auf das Konto des Hackers hinüberwandern. Ein Drittel des gesamten Geldes in der DAO. Und dann hört der Hacker plötzlich auf. Nur einmal kurz zur Einordnung. Schon zum damaligen Ether-Wechselkurs hat der Hacker knapp 54 Millionen US-Dollar erbeutet. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, am 21. Februar 2023, wären das etwa 6 Milliarden und 83 Millionen US-Dollar. Aber es gibt noch eine Chance, das gestohlene Geld zu retten. Durch einen Sicherheitsmechanismus im Protokoll bleibt es für 4 Wochen eingefroren. Erst dann kann der Hacker es aus der ChildDAO herausholen. In der Kryptoszene wird fieberhaft nach Lösungen gesucht. Viele der Ethereum-Entwickler wollen retten, was zu retten ist. Einer von ihnen ist Fabian. Es gab jetzt eine eindeutige Art und Weise, wie man da Geld abziehen konnte. Und es lag irgendwie noch, was weiß ich, 70 Millionen oder sowas drin. Und also keiner hat sich irgendwie verantwortlich gefühlt und keiner hat irgendwas gemacht. Also haben wir sozusagen dieses Geld selber abgezogen. Also ich und ein paar andere, wir waren sozusagen Whitehead-Hacker. Also Hacker mit einer weißen Mütze, anstatt einer schwarzen Mütze. Und wir haben sozusagen dieses Geld dann abgezogen und saß ich hier auf dem Balkon hier in Berlin und habe da diese Transaktion geschickt. Und die haben das sozusagen in einen Contract geschickt, wo das dann später den Leuten zurückgegeben wurde. Die Hacker mit den weißen Mützen haben zwar die übrig gebliebenen Ether gerettet, aber die Beute des Angreifers liegt immer noch in seiner ChildDAO. Und die Uhr tickt. Irgendwann sind die 4 Wochen vorbei. Und dann kann der Hacker das Geld abziehen und damit verschwinden. Die Millionen wären dann für immer weg. Aber es kommt alles anders. Nach heftigen Diskussionen, die als DAO Wars bekannt werden, beschließt die Ethereum-Community einen sogenannten Hard Fork, die Aufspaltung der Blockchain in 2 unabhängig weiter existierende Versionen. In einer der beiden Chains wird das Rad der Geschichte zurückgedreht, wie in Zurück in die Zukunft. Der Hack hat nie stattgefunden, jeder bekommt sein Geld zurück. Unaufhaltsamer Code ist scheinbar doch nicht ganz so unaufhaltsam, zumindest dann nicht, wenn genug Crypto-Bros durch einen Fehler in der Programmierung ganz schön viel Geld verlieren. In der anderen Version der Blockchain, gewissermaßen in der Schattenwelt, behält der Hacker sein Geld. Aber es heißt jetzt nicht mehr Ether und ist, so zumindest der Plan, auch nichts mehr wert. Der unaufhaltsame Code läuft hier einfach weiter. Ab diesem bestimmten Zeitpunkt gehen sie 2 unterschiedliche Wege. Aber jeder bleibt bei seiner Wahrheit, ne? Also es gibt keinen Zwang, dem anderen folgen zu müssen. Die Community soll einfach selbst entscheiden, welcher Wahrheit sie folgen will. Und klar, die Mehrheit entscheidet sich natürlich für die neue Version. Die Version ohne Hack, in der jeder sein Geld zurückbekommt. Und zuerst gehen alle davon aus, dass das jetzt die Zukunft von Ethereum ist. Was man früher gedacht hat oder angenommen hat, ist, wenn ein Fork passiert, dann spaltet sich das Netzwerk auf. Früher oder später wird aber die Minority auf die größere Chain switchen, weil die wollen ja nicht auf einer Chain sein, die obsolet wird. So ein bisschen wie in der Demokratie. Die Minderheit wird sich am Ende einfach anpassen. Aber die Minderheit passt sich nicht an. Die alte Version von Ethereum existiert weiter. Am Leben gehalten von einer kleinen Gruppe, die sagt, dass so ein Fork, so eine Manipulation der Blockchain der Philosophie von Krypto widerspricht, dass der Code eben unaufhaltsam bleiben muss. Das nennt man heute Ethereum Classic. Das sind die, die sehr hart die Meinung vertreten, dass man sowas einfach aus Prinzip niemals tun sollte, weil die Blockchain ist ja quasi, wie ins E-Mail-Protokoll greift man ja auch nicht ein, wenn man irgendeine schlechte E-Mail zurückholen möchte. Das ist einfach da, muss man einfach mit leben. Kann ich auch total nachvollziehen. Heute ist natürlich Ethereum Classic wesentlich kleiner und eigentlich insignifikant, aber jetzt trotzdem noch ein paar Milliarden wert, so, also nicht komplett weg. Und ja, es ist interessant. Das hat eigentlich gezeigt, okay, so eine Chain kann sich auch spalten und es können auch mehrere Zweige davon existieren und überleben und nebeneinander herleben, so ungefähr. Sie haben eine gemeinsame Geschichte bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann haben sie alle ihre eigene Geschichte. Zurück in der Gegenwart. 2022 auf der ETH Berlin. der großen Ethereum-Convention, die an das Erbe der Cypherpunks erinnern will. Eine Drohne fliegt durch den Raum. Auf großen Holztischen mit Stahlgestellen stehen Apple-Laptops, hinter denen junge Menschen sitzen und programmieren. Kaum jemand ist über 30. Fast alle sind Männer. Zu Mittag gibt es Bowls und in den Kühlschränken stehen Getränke, alles kostenlos. Es gibt auch ein großes Bällebad, in dem sich ein paar erschöpfte Coder ausruhen und eine Tischtennisplatte. Ethereum hat nichts mehr von dem anfänglichen Outsider-Charme. Keiner ist mehr überwältigt von millionenschweren Crowdsales oder irgendwelchen Hacks. Ambitionierte Krypto-Projekte auf Ethereum gibt es inzwischen hunderte. Zum Beispiel das von Leon Witt. Wir sind eine Web3-based Motivation-Plattform. Also wir möchten Leute dazu bringen, dass sie ihre Ziele auch wirklich durchziehen. Mit der Hilfe von sehr starken Incentives, nämlich Crypto-Rewards. In unsere eigenen Kryptowährungen, die man dann umtauschen kann oder wo man dann sozusagen seine NFTs, seine Drachen-NFTs gibt es bei uns, aufleveln kann und neue Drachen kreieren kann, die man wiederum dann an Leute für Ether oder andere Währungen verkaufen kann. Um diese NFT-Drachen zu bekommen, muss man einen festgelegten Trainingsplan durchziehen. Push-Ups gegen Drachensticker. So etwa kann man das Konzept vielleicht zusammenfassen. Insbesondere haben wir eine künstliche Intelligenz entwickelt, eine Computer Vision AI, die deine Workout tracken kann auf jeden herkömmlichen Phone. Und dadurch erhoffen wir uns, dass diese Pain-Reward-Circuits in deinem Gehirn rewired werden. Ich gebe Leon mein Mikrofon. Genau, der Max, der macht jetzt ganz fleißig ein paar Push-Ups. Am besten so parallel zum Handy sich platzieren. Also genau so. Dann wird das alles grün. Leon stellt sein Smartphone an die Wand, die Kamera auf mich gerichtet. Eine künstliche Intelligenz kontrolliert, ob ich das Workout auch wirklich mache. Nur dann gibt es die Belohnung. Eins, genau. Zwei, drei, vier. Also ich habe das bei mir jetzt auf 50 eingestellt. Ich hoffe, du bist fit, Max. Genau, die AI trackt perfekt. 15, 16, 17. Dopamining ist da, to eliminate excuses. Auch wenn man keine Krypto-Kenntnisse hat, dann kann man das mal ausprobieren. Ohne Krypto, dann kriegst du trotzdem ein paar Coins von uns. Und um dir die auszahlen zu können, geben wir dir ein paar Tutorials und machen dich innerhalb vom halben Tag zu einem Krypto-Starter, wo du die Basics lernst. Sowieso wichtig für den Rest deines Lebens wahrscheinlich. Und dann, ganz am Ende, kommt er wieder. Dieser eine Satz, den ich so oder so ähnlich schon so oft gelesen oder gehört habe. Blockchain an sich hat wirklich das Potenzial, die Welt zu verbessern. Ganz oben im letzten Stock gibt es einen Yoga-Raum. Meine letzte Station auf der ETH Berlin. Gleich muss ich los, mit dem Zug zurück ins kleine Weimar. Weit weg von dieser verrückten Blockchain-Welt. Ich setze mich in einen Sessel. Eine Frau spielt Flöte. Die Teilnehmerinnen liegen auf dem Rücken. An der Wand steht: Be excellent to each other. Irgendwie kann ich das ja schon verstehen. Sie wollen es halt anders machen als ihre Eltern. Keine graue Arbeitswelt. Kein 9-to-5, kein Großraumbüro, keine sinnlosen Jobs. Sie wollen etwas machen, woran wahrscheinlich viele unserer Generation nicht mehr so richtig glauben. Die Zukunft gestalten. The future is now. Und für sie ist die Zukunft eben die Blockchain. Und DAOs und Smart Contracts und NFTs. Unaufhaltsamer Computercode. Und Kryptodrachen. Unstoppable Code. Und als kleiner Bonus lockt natürlich noch die Aussicht auf steigende Kurse. To the moon. Aufs Reichwerden mit Krypto. Legt die Hände neben euch. Und ich? Streckt die Beine. Ich merke gerade, dass die Reste aus meiner Bierflasche im Chill-Out-Sessel versickern. Hebt den Oberkörper. Steht langsam. Auf. Okay. jetzt mal ernsthaft. Ihr merkt es sicher schon. Ich kann mich nicht so richtig anfreunden mit dieser neuen Kryptowelt. Aber die Vision der Cypherpunks, eine neue Welt im Internet ohne staatliche Kontrolle, die gibt es hier tatsächlich noch. Die hat sogar ein Update erfahren. Jetzt geht es darum, eine Welt zu bauen, die ganz ohne große und mächtige Organisationen funktioniert. Das sogenannte Web 3. Kein Staat, keine Bank, kein großes Tech-Unternehmen, kein Mark Zuckerberg soll über diese Welt bestimmen können. Stattdessen soll alles über dezentralisierte Plattformen auf der Blockchain laufen. Und die DAO war da erst der Anfang. Alles schon ganz schön spektakulär und viel größer, als es sich Fabian und Christoph je vorgestellt haben. Aber eben erst der Anfang, ein erster Use Case. Richtig los geht es erst danach. Da kommt es zu dem, was als der erste richtig große Krypto-Hype in die Geschichte eingeht. Und dieser Hype, der wäre ohne einen ganz bestimmten Menschen wahrscheinlich nie passiert. Fabian. In der nächsten Folge also die Geschichte vom ersten großen Krypto-Hype und was Fabian damit zu tun hat. Außerdem taucht Thomas wieder auf, der Kleinanleger, der seinen Bitcoin immer noch in seinem Wallet liegen hat. Für den ist dieser Hype die große Chance. Der steigt da voll in Krypto ein und kommt seinem Traum von der finanziellen Freiheit ziemlich nahe. Das war Folge 5 von Krypto, der Magier. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Nächste Woche kommt die neue Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek. Bis dann. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Raphael Jouvet. Weitere Stimmen: Jason Reitzner, Lucie Zelger, Darko Velasquez, Dominique Wolniok, Raphael Jouvet und Martha Hennersdorf. Faktencheck: Stefan Paul. Regieassistenz: Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt: Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik: Mario Weise und Tommy Neuwirth. Aufnahmen, Sounddesign und Mischung: Mario Weise. Cover Artwork: Panatom. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek.